Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also es gibt wirklich immer wieder neueste Entwicklungen und Entdeckungen in der Astronomie, die also das Verhältnis des Menschen zum Kosmos in einer Art und Weise definieren. Da bin ich immer wieder ganz überrascht. Das ist unglaublich, wirklich. Und ich will gleich vorab sagen, diese Sendung heute wird also nicht durch die deutschen Zahnärzte gesponsert oder ist eine Sendung über Gesundheitsreform. Aber es geht um was, was Sie durchaus selber angeht. Also fast hätte ich gesagt, beißen Sie die Zähne zusammen. Ich will aber jetzt nicht zu viel verraten. Beginnen wir doch mal ganz prosaisch. Der Stickstoff in der Luft, der Sauerstoff in unserem Atem, ja, das sind Elemente, die sind im Himmel gemacht. Jedes Mal, wenn sich unsere Lungen blähen, ja, nehmen wir sozusagen kosmisches Material auf. Ja. Erzeugt von Sternen, die ihre Hüllen irgendwann abgestoßen haben und dann diese schweren Elemente in den interstellaren Raum hinausgedrückt haben. Rote Riesen zum Beispiel machen sowas. Ja. Uran, Eisen entsteht während einer Supernova-Explosion. Wenn Sterne explodieren, dann entstehen diese Elemente. Unglaublich. Ja? Das Gold in ihren Zahnfüllungen, ja, entsteht dann, wenn ein solcher Stern mit einer affenartigen Gewalt seine Hüllen von sich treibt, dabei sehr heiß wird und alle schweren Elemente als Eisen erzeugt. Ja? Apropos Zähne. Woher kommt das Fluor in der Zahnpasta? Das ist das heutige Thema. Ja? Das ist was ganz Neues, das wusste man noch nicht. Und es ist erst ganz kürzlich bekannt geworden, wie man das Fluor in Sternen erzeugt und wie es zu uns kommt. Und Sie sollen ja bei Alpha Centauri immer nur ganz wichtige Dinge erfahren. Und das ist ganz wichtig, Sie werden lachen. Ihre Existenz, und meine natürlich auch, also die Existenz von allen Lebewesen auf diesem Planeten, hängt von Prozessen ab, die auch mit diesem Fluor zu tun haben. Ja, wo fangen wir denn an? Also Fluor ist etwas Besonderes. Insofern, als dass es quasi überhaupt nicht vorhanden ist. Scheinbar dachte man die ganze Zeit, denn man hat Fluor so gut wie nie irgendwo richtig gemessen. Fluor, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, Sie hatten vielleicht früher Kartendienst, wissen Sie ja, Periodensystem, erste Periode, Wasserstoff, Helium, ja, dann Helium, Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Fluor, Neon. Unter den ersten zwei Perioden, also den 20 häufigsten Elementen im Universum, ist Fluor nicht beteiligt. Ne, dabei ist Kohlenstoff häufig, Stickstoff häufig, Sauerstoff häufig, Neon ist häufig, ganz häufig. Und zusammen mit Wasserstoff und Helium sind diese sechs die häufigsten Elemente im Universum. Wieso gibt es kein Fluor? Ja? Warum eigentlich nicht? Irgendwas muss das Fluor kaputt machen, haben die Astronomen immer gedacht. Und man hatte eben so gut wie keine Ahnung davon, wie Fluor eigentlich gemacht wird. Und das Tolle an den Naturwissenschaften ist ja, häufig lernen wir ja mehr aus der Nicht-Existenz einer Sache als aus der Existenz. Denn häufig stellt uns die Nicht-Existenz einer Sache, in dem Fall eben von Fluor, vor die Frage, wieso gibt es das nicht? Ja? Welche Prozesse haben sozusagen ausgewählt, dass es Fluor in Sternen so gut wie nicht gibt? Also von den 100 Milliarden Sternen in der Milchstraße, nun gut, die haben wir jetzt nicht alle durchgemessen, stimmt, aber wir haben schon sehr, sehr viele Sterne durchgemessen, gibt es ungefähr nur 100 Sterne, bei denen man Fluor sieht. Was ist da los? Also nun muss man erst mal sagen, was ist überhaupt Fluor? Für den Chemiker ist Fluor eine außerordentlich aggressive Angelegenheit. Fluor ist ein Halogen, zusammen mit Chlor, Brom, Jod, ein Element, das außerordentlich, wie die Chemiker sagen, elektronegativ ist, also die Elektronen quasi an sich heranreißt. Fluor ist sogar in der Lage, sich mit Edelgasen zu verbinden, also mit Xenon zum Beispiel. Flusssäure, HF, also Wasserstofffluor, ist das aggressivste, was man sich nur vorstellen kann. Wenn man das also in so ein Röhrchen hineingießt, da wird es kaputt gemacht, das Röhrchen. Von der zersetzenden Wirkung des Fluor. Für Kernphysiker ist Fluor auch so eine Geschichte. Es gibt nur ein stabiles Fluorisotop. Jetzt nicht das, was man vielleicht denken würde, neuntes Element, also 9 Protonen und 9 Neutronen, also Fluor 18. Nee, es ist Fluor 19, das ist stabil. Ja? Also 10 Neutronen und 9 Protonen. Was ist da los? Was macht Fluor kaputt? Wieso? Naja, bis dahin, bis ich jetzt, also zu dem Zeitpunkt, zu dem ich bis jetzt rede, historisch gesprochen, ungefähr bis zum Jahr 2002, Kannte man Fluor nur von der Sonne, ist klar, den Stand können wir so gut ausmessen, da finden wir noch die letzten Futzelchen von irgendeinem Element. Dann von der Venus, wusste man das. Von einem roten Riesen, Betelgeuse, nun ist ja so ein roter Riese, der sich so weit aufgeblättert, ist ja größer als die Marsbahn, so ein gewaltiger Stern. Der ist übrigens im Sternbild Orion zu sehen, so ein roter oben, ja. Das ist Betelgeuse. Dann hat man Fluor gesehen in der kosmischen Strahlung, das wusste man, und im interstellaren Medium. Man wusste also schon, irgendjemand macht Fluor, aber es ist nicht besonders viel. Ja. Ja, und dann kam die Entdeckung schlechthin, bessere Technologie, und auf einmal erscheint Fluor tatsächlich bei relativ vielen Sternen, bei roten Riesen nämlich, in Form von Infrarotemissionen. Flusssäure, HF, hat also gewisse Übergänge, die kann man im Infraroten sehen, und schon war klar, Mensch, es gibt ja doch Fluor. Ja, aber man war zu sehen, die Schwäche der Linie zeigt, viel ist es nicht. Also besonders viel ist es, weiß Gott nicht. Wie spielt sich das ab? Also Fluor, kernphysikalisch ist Fluor eine außerordentlich instabile Sache. Wenn es mit Protonen beschossen wird, wird es kaputt gemacht. Ne? Dann entwickelt es sich in ein Neon. Wenn Fluor mit Helium bombardiert wird, dann entwickelt sich auch ein Neon, aber da wird auch häufig noch was anderes abgespalten. Also es gibt jede Menge Zerstörungsprozesse in einem Stern. War jetzt sogar die umgekehrte Frage bei den einzelnen Sternen, hey, wieso bleibt denn das überhaupt übrig? Ja? Am Anfang war die Frage, wieso ist es nicht da? Dann hatte man ein bisschen verstanden, wie es gemacht wird, und inzwischen wollte man wissen, hey, wenn es so viele Zerstörungsfaktoren gibt, wieso bleibt denn da noch was übrig? Naja, das hat damit zu tun. Rote Riesen sind Riesen, zum Beispiel die Sonne wird eines Tages mal ein roter Riese werden, die blähen sich ja auf. Die blähen sich deswegen auf, weil sie ein Problem haben. Jetzt nicht, weil sie irgendwas zu sich genommen haben, sondern weil in ihrem Innern das Wasserstoffbrennen, im Allerinnersten, Wasserstoff zu Heliumbrennen, hat aufgehört. Ja, dann schrumpft dieser Kern zusammen, wird sehr heiß, und es beginnt das Heliumbrennen. Nicht? So. Aber in den äußeren Schichten, ne, weil der innere Kern auf einmal aufgehört hat zu brennen, sind die äußeren Sternschichten auf diesen Kern draufgedonnert oder donnern gerade drauf, erhitzen sich dabei. Dann gibt es also ein Wasserstoffschalenbrennen. Im Innern brennt Helium, außenrum brennt das Wasserstoff zu Helium. Wo kann die Energie nur hin? Naja, sie muss raus, weil sie ja von unten geheizt wird, blähen sich die Hüllen auf, und dabei kann es schon mal passieren, dass Fluor gerettet wird vor dem schnellen Helium, bevor es zerstört wird. Also das durchmischt sich dann, diese brennenden Schalen durchmischen sich mit den äußeren Hüllen, und diese Hüllen, die blähen sich auf, die wunderschönen planetarischen Nebeln, wenn Sie so einen Kalender haben, viele von diesen herrlichen farbenfrohen Bildern da draußen sind planetarische Nebel, da kann offenbar Fluor produziert werden, und ohne dass es gleich wieder kaputt gemacht wird. Jetzt muss ich aber gleich eines sagen, schon mal so zur Seite legen, die Information, aber merken Sie sich's, rote Riesen sind Sterne, die eine Entwicklungszeit haben von Milliarden Jahren. Ja? Die kälteren roten Riesen, die also nicht so heiß werden, dass gleich so viel Helium dabei produziert wird, was das Fluor wieder zerschlagen würde, ja? Die kälteren roten Riesen machen am meisten Fluor, die heißen roten Riesen machen am wenigsten Fluor. Und dann gibt es noch eine ganz andere Variante der Fluorproduktion. Und die ist verbunden mit Supernova-Explosion. Ah, so eine richtig starke Supernova-Explosion sieht man auf dem Bild, was Sie jetzt gleich sehen werden, Cassiopeia A. Ja, was Sie da sehen, ist Röntgenstrahlung. Sie sehen dort röntgenheißes Gas von 20 bis 60 Millionen Grad, ja, also richtig heiß, das sich mit mehreren 10.000 Kilometern pro Sekunde von der vom Detonationspunkt in der Mitte entfernt, wie eine übergigantische Atombombenexplosion. Und während solcher Explosionen, während solcher Sternexplosionen, werden Teilchen freigesetzt, von denen sie jetzt auch gerade durchschossen werden. Trillionen und Abertrillionen an Teilchen laufen gerade durch sie durch, und sie merken nichts. Ja doch, bei jedem Stern wird nämlich im Innern, bei der Fusion, werden Neutrinos produziert. Und die Neutrino-Produktionsrate ist umso größer, je stärker der Stern Kerne verbrennt. Bei einer Supernova-Explosion ist es ja so, der hat ja seine Anfangsphasen vom Wasserstoff zum Heliumbrennen, das hat er längst hinter sich. Ja. Der hat am Ende sogar Silizium zu Eisen verbrannt. Und dann, als er explodierte, hat er sogar die ganzen schweren Elemente erbrütet. Und dabei werden Neutrinos frei, dass es nur so kracht. Ja. Also Neutrinos machen normalerweise nichts, ja. Hier im Sonnensystem ist die freie Weglänge von einem Neutrino so groß wie der Abstand Sonne-Saturn. Da passiert nie etwas. Aber wenn die Sonne zum Beispiel jetzt explodieren würde, jetzt, mit dem Abstand von 150 Millionen Kilometer von uns, ja, dann würden so viele Neutrinos dabei freigesetzt, sie würden uns zerstrahlen. So unglaublich stark wäre der Neutrinofluss. Denn es sind eben sehr viel mehr Neutrinos, die frei werden, wenn ein Stern explodiert, als wenn der normalerweise seinen Kram durchbrennt. Also, Supernova-Explosionen sind Neutrino-Explosionen. Produzenten. Da werden 10 hoch 58 Neutrinos frei, um mal so eine richtige Zahl hier zu nennen. Ich weiß nicht, ob Sie was mit dieser großen Zahl anfangen können. Ich ehrlich gesagt nicht. Das ist eine 1 mit 58 Nullen hinten dran. Also es ist wahnsinnig viel auf Deutsch gesagt. Und natürlich, wenn so viele Neutrinos freigesetzt werden, dann wechselwirken die auch mit Materie. Erstens führt der Neutrino-Druck jetzt dazu, dass die Neutrinos dafür zuständig sind, dass diese Hüllen sich überhaupt abheben vom Stern. Ansonsten würde alles in sich zusammenfallen. Die Neutrinos, diese Phantomteilchen, die jetzt gerade hier auch durchs Studio sausen, also hier die Herrschaften sind nicht gerade vom Neutrino-Druck jetzt an den Boden gequetscht worden, Sie ja auch nicht. Also wir merken das ja nicht, weil die eben mit uns ja normalerweise nichts machen. Man muss ja aber und aber Billiarden und aber Quadrilliarden an Teilchen zusammenbringen, damit mal ein Neutrino mit irgendeinem anderen Teilchen wechselwirkt. Wir merken ja nichts davon, aber bei Supernova-Explosionen werden sehr, sehr viele Neutrinos freigesetzt. Und Neutrinos erzeugen beim Zusammenstoß zum Beispiel mit Neon auch Fluor. So, und jetzt kommt's. Die entscheidende Frage war nämlich, wann wurde das Fluor in der Milchstraße erzeugt? Ist es ein Fluor, was jetzt durch die Supernova-Explosion zustande kommt? Supernova-Explosion, wie Sie sich erinnern werden, ganz sicherlich, sind ja große Sterne. Große Sterne sterben aber schneller als kleine Sterne. Warum? Weil der Druck auf die zentrale Fusionsmaschine so hoch ist, sind die Fusionsprozesse sehr viel schneller abgelaufen. Ne? Also ein Stern, der 40 oder 50 Sonnenmassen hat, der ist eben in 0,x verbrannt. Das dauert 10 Millionen Jahre, ist der weg vom Fenster. Also, wenn solche Sterne explodieren und dabei wird Fluor tatsächlich überleben, durch die hohe Neutrino-Produktion, gibt es also auch eine enorme Fluor-Produktion, ja, dann würde das bei Supernova-Explosionen heißen, die sind sehr schnell in die Welt gekommen. Und deswegen würde man sehr schnell erwarten, dass Fluor auch da ist. Mit anderen Worten, jetzt kommt's. Sterne, die sehr alt sind, also die eine geringe Elementhäufigkeit haben, eine geringe Häufigkeit an schweren Elementen, sollten Fluor besitzen, wenn die Fluoranregung bereits in den Frühphasen der Milchstraßenentwicklung der Fall war. Also wenn sehr viele Supernova-Explosionen dafür gesorgt haben, dass die schweren Elemente verteilt worden sind, dann sollte auch Fluor mit dabei sein. Ja, was soll ich Ihnen sagen? In Kugelsternhaufen hat man jetzt Fluor gefunden. Die Sterne in Kugelsternhaufen gehören zu den ältesten in der gesamten Milchstraße. Sie gehören zu den ältesten im gesamten Universum. Dass diese Sterne Fluor besitzen, bedeutet, sie sind angereichert worden durch Supernova-Explosionen, ja, die in den ganz, ganz frühen Phasen der Milchstraßenentwicklung stattgefunden haben. Wir können aus dem Fluor ablesen, wie die Sternentstehungsgeschichte der Milchstraße gewesen ist. Das muss man sich mal überlegen. Und das Ganze zusammen mit der Tatsache, dass Phantomteilchen, die eigentlich überhaupt nichts tun normalerweise, dafür zuständig sind. Ja? Also hier ist in der Tat die Entwicklung da, dass wir aus der Kernphysik wieder ein Gesetz kennengelernt haben, nämlich die Wechselwirkung von Supernovae mit Materie. Ja? Übersetzen dieses Gesetz, was wir im Labor natürlich auch überprüfen können, ja? Ja doch, wir haben Neutrino-Experimente, vor allen Dingen für diesen Neutrino-Reaktor Sonne. Wir wissen also, wie Neutrinos mit Materie wechselwirken, können das ins Universum übersetzen, stellen fest, Neutrinos sind dafür zuständig, dass Supernovae explodieren, wissen auf der anderen Seite, dass eine Supernova-Explosion dafür zuständig ist, dass unser Sonnensystem überhaupt entstanden ist. Denn unsere Atome, wie Sie wissen, haben sich ja schon mal gesehen. Denn 750.000 Jahre vor der Entstehung des Sonnensystems ist eine Supernova ja entstanden. Das heißt, wenn wir morgens vorm Spiegel stehen und uns so richtig schön die Zähne putzen, ja, dafür sind Neutrinos zuständig. Für ihre Existenz sind Neutrinos zuständig. Phantomteilchen, die eigentlich nichts machen. Sie entstehen, sie sind letztlich, sie und ihre Zähne, und hoffentlich haben sie keine Löcher in den Zähnen, weil sie natürlich mit kosmischem Fluor ihre Zähne putzen, sind tatsächlich aus dem Nichts entstanden.